17 Grad. Internet und Politik. Willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zu einer Stunde 17 Grad Internet und Politik. Heute senden wir den zweiten Teil unserer Doppelfolge über Piraterie. Nachdem wir in der letzten Sendung den klassischen Piraten auf der Spur waren, geht es heute um die modernen Formen von Raub und Aneignung. Und das Ganze in einem durchaus traditionsbewussten Rahmen. Wir wissen eben, was wir Mary Read, Annie Bonny, Captain Blackbeard, Klaus Störtebeker und Godeke Michel schuldig sind. Seeräuber von Peiraumai versuchen, sich daran machen, sich bemühen, streben, unternehmen, wagen, etwas versuchen oder erproben, prüfen, untersuchen oder ausforschen, sich oder sein Glück in etwas versuchen, einen Angriff wagen, den Kampf mit jemandem aufnehmen, in Versuchung führen, sich um die Gunst von jemandem bemühen, um eine Geliebte werben, aus Erfahrung lernen. Nein, ich nicht. Flink war Prisi. Ich war DVD-Ripper. Trotz meiner Beinprothese. Dieselbe Razzia, bei der mir das Bein abgerissen wurde, kostete Pew seine Augen. Ein tüchtiger Chirurg war es, der mir das Bein amputierte. Ja, hatte studiert und was weiß ich. Lateinisch lief ihm aus dem Mund wie Wasser. Aber verknackt wurde er doch und musste in Corso Castle Tüten kleben. Das waren Roberts Leute, ja, das waren sie. Und es kam daher, dass sie die Namen ihrer PCs änderten. Wie ein PC einmal getauft ist, so soll er bleiben, sage ich. So war es mit Deep Thought, nachdem Drink or Die die Pentagon Firewall geknackt hatte. Und so war es mit Terraflop, Flints Rechner, den ich gesehen habe. Über und über mit Blut beschmiert und die Volumes zum Best mit Varus gefüllt. Ha! Er war doch der König aller Software-Piraten, Captain Flint. Mitnick war immerhin auch ein ganzer Kerl. Kevin Mitnick hat einen großen Ruf als Hacker. Er wurde bekannt, als er als 17-Jähriger in das Computersystem des amerikanischen Luftverteidigungssystems einbrach. Das war 1981. Danach beschaffte er sich umsonst und ohne zu fragen Software bei Telefongesellschaften. Als er mit einem Freund zusammen Software der Firma Digital Equipment Corporation stahl, wurden sie vom FBI erwischt. Da der Freund gegen ihn aussagte, wurde er 1989 zu einem Jahr Gefängnis ohne Bewährung verurteilt. Das Telefonieren aus der Haft wurde ihm untersagt, da man fürchtete, er werde auf diesem Wege mit Computern in Verbindung treten. Nach Haftentlassung wurde er unter die Aufsicht eines Bewährungshelfers gestellt, dem daraufhin beim Telefonieren merkwürdige Dinge zustießen. Außerdem soll ein Teil der beim Gericht gespeicherten Daten über das Verfahren verschwunden sein. Way Holloway will haul away for Rosie. Way Holloway will haul away for Rosie. Oh, way Holloway. we'll haul away for Rosie. We'll haul away, we'll haul away for Rosie, oh. King Louis was the king of France before the revolution. We'll haul away, we'll haul away for Rosie, oh. But then he got his head cut off, he spoiled his constitution. We'll haul away, we'll haul away for Rosie, oh. We'll haul away, we'll haul away for Rosie. We'll haul away, we'll haul away for Rosie, oh. Oh, when I was a little boy. Mit Nick wurde wegen Verstoßes gegen die Bewährungsauflagen, Einbruch in das Computersystem der kalifornischen Kraftfahrzeugbehörde und das Computersystem der US-Armee vom FBI gesucht. Im November 1992 verschwand er spurlos. Als neues Lebenszeichen galt es, als 1994 aus dem Computersystem der Firma Motorola Kopien von Handysoftware entwendet wurden. Nach einer längeren Auseinandersetzung, per Computer versteht sich, wurde Mitnick 1995 von einem Sicherheitsexperten am San Diego Supercomputer Center, Tsutomu Shimomura, lokalisiert und vom FBI in North Carolina verhaftet. Mitnick wurde zum Superhacker und gefährlichen Feind aufgebaut. Schon 1991 erschien unter dem Titel Cyberpunk ein Buch über ihn. Nach seiner spektakulären Festnahme 1995 erschienen Titelgeschichten in den Zeitschriften und weitere Bücher, von denen eins unter dem Titel Takedown verfilmt wurde. Zwar nicht mit Errol Flynn oder Burt Lancaster, aber immerhin mit Skeet Ulrich. Mitnick galt als Computerterrorist, dem nicht nur nachgesagt wurde, er würde schwere Schäden im Cyberspace verursachen, sondern er bedrohe auch Leben. Die Staatsanwaltschaft warf ihm den Diebstahl millionenteurer Firmensoftware von Motorola, Nokia und Sun vor. Mitnick soll den Quellcode des Betriebssystems Solaris der Firma Sun gestohlen haben, was dieser 80 Millionen Dollar Schaden zugefügt haben soll. Dies entspräche dem Kaufpreis, den Sun 1994 an AT&T gezahlt hat, als man das auf Unix basierende Betriebssystem gekauft hatte. Zum Zeitpunkt des Gerichtsverfahrens war Sun jedoch schon dazu übergegangen, den Quellcode für 100 Dollar an akkreditierte Entwickler und Bildungsinstitutionen abzugeben. Motorola, Nokia und NEC machten Schäden von 300 Millionen Dollar geltend. Darüber hinaus wurde bekannt, dass Mitnick im Besitz von 20.000 Kreditkartennummern war, aber nie eine davon benutzt hatte, um Geld abzuheben. Mitnick saß 4 Jahre in Untersuchungshaft, bis es zu einem Verfahren kam. Während dieser Zeit wurde eine Aktion gestartet, die durch massenhafte Hacks auf Regierungsseiten seine Freilassung erreichen wollte. Schließlich wurde er zu 46 Monaten Haft und einer Geldstrafe von ca. 4.000 Euro verurteilt. Trotz der langen Untersuchungshaft musste er noch 1 Jahr im Gefängnis verbringen, bis er schließlich im Januar 2000 auf Bewährung entlassen wurde. Für die Dauer der 3-jährigen Bewährungsfrist wurde ihm die Benutzung von Computern und Mobiltelefonen ohne die Zustimmung seines Bewährungshelfers untersagt. Er durfte weder Rechner noch Software besitzen und keinen Arbeitsplatz annehmen, an dem diese zugänglich sind, also eigentlich gar keinen, außer vielleicht im Service bei McDonald's oder Walmart. Inzwischen wurde dieses Verbot gerichtlich aufgehoben, Stellenangebote müssen jetzt im Einzelfall geprüft werden. Tätigkeiten als Berater, Dozent für Sicherheitsfragen und Online-Journalist wurden erlaubt. Auch Mitnick vermarktet jetzt seinen Ruf als besonders begnadeter und gefährlicher Hacker. Dazu gehören nicht nur Talkshow-Auftritte, sondern auch ein Roman, der allerdings frei erfunden und ohne Bezug zu dem sein soll, wofür er verurteilt worden war. Kein Wunder, denn sonst wäre er verpflichtet, die Profite aus dem Buch an Motorola und Co., seine einzige Opfer, abzutreten. Meine Heimat in Hamburg, da bin ich. Ich habe nie mit ihm gearbeitet. Zuerst mit Drink or Die und dann mit Flint. Das ist meine ganze Geschichte. Und jetzt hier, gewissermaßen auf eigene Rechnung. Bei Drink or Die habe ich mir 900 zurückgelegt und nach Flint waren es 2000. Für einen Mann vor dem Board ist das gar nicht so übel. Alles sicher auf der Bank. Denn mit dem Verdienen ist es nicht getan. Man muss auch sparen können. Darauf mögt ihr Gift nehmen. Wo sind die Drink or Die-Leute alle miteinander heute hin? Ich habe keine Ahnung. Wo sind Flints Leute? Naja, die meisten sitzen hier an den Boards und freuen sich, dass man ihnen Kuchen backt. Denn manche von ihnen haben bis jetzt betteln müssen. Der gute alte Pew, der blind geworden war, er hätte sich schämen sollen. 1200 Pfund im Jahr hat er hinausgeworfen. Ganz wie der CEO von Apple. Und wo ist er jetzt? Ja, jetzt ist er tot und begraben, aber schon seit 2 Jahren, der Teufel soll mich holen, hat der Mann gehungert. Er hat beim Mediamarkt PCs verkauft. Er hat Elektroschrott entsorgt. Er hat den Schulhof Gören bulgarische Raub-CDs angedreht. Und mit all dem hat er gehungert. So wahr ich lebe. Das Brechen von Verschlüsselung, Kopierschutzmechanismen und Zugangsbeschränkungen ist ein altes Spiel. Vom polnischen Kryptospezialisten Marian Rajewski, der 1933 den Code der ersten deutschen Enigma-Chiffriermaschine knackte, über die Unix-Hacker der 70er Jahre bis zu den Codebrechern der heutigen Wehrszene, haben sich immer wieder Programmierer daran versucht, den Geheimnissen anderer Programmierer und ihrer geschützten Geschöpfe auf die Schliche zu kommen. Die Motive dafür waren und sind höchst unterschiedlich. Einige Angriffe sind politisch oder gar militärisch motiviert, anderen geht es nur um den Spaß an der Sache. Doch von der Öffentlichkeit wird der Hacker häufig als Egoist wahrgenommen, als jemand, dem es allein um Urheberrechtsverstöße und kostenlose Software geht. Mit dem Prozess um das DVD-Entschlüsselungstool DCSS und den Auseinandersetzungen um Kopierschutzmechanismen der Secure Digital Music Initiative SDMI steht nun eine neue Riege von Hackern im Rampenlicht. Nicht mehr picklige Jugendliche auf der Suche nach dem neuesten Counter-Strike-Patch, sondern codebrechende Universitätsprofessoren und Aktivisten der Electronic Frontier Foundation. Tja, schließlich hat man nichts davon. Dummköpfe haben nichts davon, das ist mal sicher, so oder so. Aber jetzt pass mal auf, du bist noch jung, das ist wohl wahr, aber du bist ein tüchtiger Kerl. Das habe ich auf den ersten Blick gesehen und darum will ich mit dir reden wie mit einem richtigen Mann. Mit den Hackern steht's sonderbar. Sie führen ein raues Leben, immer droht ihnen der Knast, aber sie fressen und saufen wie Kampffähne und wenn ein Job zu Ende ist, so klirren nicht hunderte von Farthings in ihren Taschen, sondern hunderte von Pfunden. Naja, das meiste geht für das Bier drauf und für ein bisschen Spaß. Und wenn sie wieder ans Board gehen, haben sie gerade noch das Hemd behalten. Das aber ist nicht meine Manier gewesen. Ich habe alles beiseite gelegt, mal was da, mal was dort. Und nie zu viel an ein und dieselbe Stelle, damit kein Verdacht aufkommen kann. Jetzt bin ich 50, verstehst du? Und ist mal dieser Job vorüber, dann will ich ein rechtes Herrenleben beginnen. Höchste Zeit, meinst du? Na, mittlerweile habe ich auch nicht schlecht gelebt. Hab mir nie was versagt, wonach mir der Sinn stand. Hab meiner Lebtage weich geschlafen, gut gegessen, wenn ich nicht gerade an Bord saß. Und wie habe ich angefangen? Als Hotline-Operator. Ganz wie du. The canals and the bridges, the embankments and cuts, they blasted and dug with their sweat and their guts. Never drank water, but whiskey by pints. And the shanty towns rang with their songs and their fights. Navigator, navigator, rise up and be strong. The morning is here and there's work to be done. Take your pick and your shovel and of all dynamite, for the ship that gives tons of this earthly delight. Yes, to ship the few tons of this earthly delight. They died in their hundreds with no signs of mark where. Save the brass in the pocket of the entrepreneur. landslide and rock blast, they got buried so deep that in death, if not life, they'll have peace while they sleep. Navigator, navigator, rise up and be strong. The morning is here and there's work to be done. Take your pick and your shovel and of all dynamite, for the ship a few tons of this earthly delight. Yes, to ship a few tons of this earthly delight. Way for a commerce where vast fortunes were made. Supply of an empire where the sun never set, which is now deep in darkness, but the railway's there yet. Navigator, navigator, rise up and be strong. The morning is here and there's work to be done. Take your pick and your shovel and of all dynamite, where to ship a few tons of this earthly delight. Yes, to ship a few tons of this earthly delight. Hier legen Sie eine Website lahm, da stehlen Sie Kreditkartennummern und dort verbreiten Sie Viren und Würmer, die E-Mail-Systeme auf der ganzen Welt mit Love-Lettern oder ähnlichem verstopfen. Im öffentlichen Sprachgebrauch ist längst entschieden, dass Hacker bestenfalls jugendliche Delinquenten, schlimmstenfalls destruktive Terroristen sind. Im kanonischen Schrifttum der Hacker, jedenfalls der US-amerikanischen, ist die Sache freilich ebenso klar. Was in den Medien unter Hacker läuft, hat mit den wahren Hackern nichts zu tun. Das Jargon-File, eine Art Enzyklopädie des Hackertums, die seit 1975 von freiwilligen Autoren kontinuierlich aktualisiert und erweitert wird, erklärt gebetsmühlenhaft immer wieder, dass böse Hacker gar keine seien, sondern richtig Cracker genannt werden müssen, und fordert dazu auf, an die Medien, die diese begriffliche Verwechslung begehen, denselben Leserbrief zu senden, den einst Richard Stallman, der Gründer der Free Software Foundation, ans Wall Street Journal richtete. Darin heißt es, ich bin ein Hacker. Mit anderen Worten, ich habe Spaß daran, mit Computern herumzuspielen, daran, mit cleveren Computerprogrammen zu arbeiten, daran, sie zu begreifen und daran, sie zu schreiben. Ich bin kein Cracker. Ich beschäftige mich nicht damit, Computersicherheitssysteme zu knacken. Das Hacken, wie ich es betreibe, ist nichts, wofür ich mich schämen müsste. Aber wenn ich Menschen erzähle, dass ich ein Hacker bin, dann denken sie, ich würde etwas Anrüchiges zugeben, weil Zeitungen das Wort Hacker missbrauchen, indem sie den Eindruck vermitteln, es bedeute Sicherheitsknacker und sonst nichts. Sie bringen Hacker in Verruf. Dass die Medien seit Mitte der 80er Jahre ein Bild von Hackern zeichnen, das zu großen Teilen denunziatorisch und sensationalistisch ist, und dass sie sich oft nicht um authentische Berichterstattung scheren, ist offenkundig. Interessant und keineswegs unschuldig ist allerdings auch die andere Seite der Auseinandersetzung. Die Empfindlichkeit der wahren Hacker gegenüber der falschen Verwendung des Begriffs ist nicht nur ein nerdiger sprachlicher Sauberkeitsfimmel und auch nicht bloß das defensive Bestehen auf Ordinary Respect. In dem Begriffskampf um das Recht auf die Bezeichnung Hacker manifestiert sich auch der Versuch, andere Hacker auszugrenzen. Die wichtigste Grundsatzerklärung des Hackertums stammt nicht von einem Hacker, sondern von Stephen Levy, Autor unter anderem der Musikzeitschrift Rolling Stone. Die Szene, die er 1984 in seinem Buch Hacker beschrieb, hatte zu diesem Zeitpunkt schon bis zu 30 Jahre auf dem Buckel. Ein Kapitel vor allem entwickelte großen Einfluss. Darin schildert der Autor, wie sich um die ersten Computer der 50er Jahre etwas Neues verdichtete, eine neue Lebensweise mit einer Philosophie, einer Ethik und einem Traum, und umreißt die Grundwerte der Hacker-Szene, die er als Hacker-Ethik bezeichnete. Erstens, Zugang zu Computern und allem, was dich etwas über die Funktionsweise der Welt lehrt, sollte unbegrenzt und umfassend sein. Mitmachen heißt die Devise. Zweitens, alle Informationen sollten frei sein. Drittens, misstraue Autorität, fördere Dezentralisierung. Viertens, Hacker sollten anhand ihres Hackens beurteilt werden, nicht nach unsinnigen Kriterien wie akademischen Rängen, Alter, Rasse oder Stellung. Fünftens, du kannst mit einem Computer Kunst und Schönheit erzeugen. Sechstens, Computer können dein Leben verbessern. Louis was the king of fans before the revolution. Way, Holloway, we'll Holloway for Rosie-O. But then he got his head cut off, he spoiled his constitution. Way, Holloway, we'll Holloway for Rosie-O. Way, Holloway, we'll Holloway for Rosie. Way, Holloway, we'll Holloway for Rosie-O. Oh, when I was a little boy. Naja, aber das übrige Geld ist jetzt beim Teufel, nicht? In Cupertino könnt ihr euch doch nachher nicht mehr sehen lassen. Und wo denkst du denn, dass ich's hab? In Cupertino wahrscheinlich, in Banken oder so. Da ist's gewesen, als wir gebudelt haben. Aber jetzt hat's meine Alte. Alles miteinander. Auch den IT-Laden habe ich verkauft, samt Pachtvertrag und Kundschaft und Einrichtung. Und meine Alte ist schon fort und später treffen wir uns. Dir würde ich schon sagen, wo, denn zu dir habe ich Vertrauen. Aber unter den Kumpels könnt's böses Blut geben. Und auf eure Frau könnt ihr euch verlassen? Hacker trauen einander im Allgemeinen wenig. Und da haben sie auch ganz recht. Aber ich hab so meine eigene Art und Weise. Wenn ein Kumpel mir einen Streich spielt, einer, der mich kennt, meine ich, dann ist er nicht mehr lang mit dem alten John auf derselben Welt. Manche hatten Angst vor Pew und manche hatten Angst vor Flint. Aber vor mir hatte sogar Flint eine heilige Angst. Hatte Angst vor mir und war stolz auf mich. Was Flints Mannschaft war, das waren die wildesten Kerle im Netz. Der Teufel selber hätte sich gefürchtet, bei ihnen einzulocken. Na, und ich sag dir, ich bin kein Aufschneider. Und du hast ja gesehen, wie gut man mit mir auskommen kann. Aber als ich DVD-Ripper war, da konnte man Flints alte Westpiraten weiß Gott nicht als Lämmer bezeichnen. Und dennoch, bei einem Job, wo der alte John dabei war, konnte man sich sicher fühlen. Levis Hacker-Ethik wird häufig verwendet als Definition des Begriffs Hacker oder als universelles Selbstverständnis der Szene. Das ist sie jedoch nicht, denn sie ist gekennzeichnet durch eine soziologische Situation. Levi beschreibt weiße angelsächsische Jungs an US-Elite-Universitäten der 50er bis 70er Jahre. Diese Akteure hatten sich zudem mit technischen Gegebenheiten auseinanderzusetzen. Computer und Rechenzeit waren knappe, teilweise wenigstens nach Auffassung der Hacker auch künstlich knapp gehaltene Güter, die von einer bürokratischen Elite, den Hohepriestern der Großrechner, eifersüchtig gehütet wurden. Es bleibt also festzuhalten, dass Levis Hacker-Ethik nicht die Eintrittskarte zum Hackersein ist oder war und auch nicht die typische oder gar einzige Motivation, die jemanden zum Hacker werden lässt. Bereits 1989 wurde Levi in einer Mailbox-Diskussion denn auch für seine selektive Wahrnehmung kritisiert. Ein Teilnehmer meinte, mir ist inzwischen klar geworden, dass die Hacker-Ethik nie wirklich existiert hat. Letzten Endes hat sich Stephen Levy von Richard Stallman einreden lassen, die sehr eingeschränkte Sichtweise einiger Hacker darzustellen und so zu tun, als sei das die ganze Geschichte, aber das war sie niemals. Selbst damals war mehr dran am Hacken, als Stallmans Philosophie Glauben macht. Beim Hacken geht es ums Erkunden und ums Erschaffen. Hacken liegt quer zu ethischen Prinzipien. Per me è un emigrante triste en el mio vagar. Da te voglio solo il bacio d'un focolare. O messaggero pallombella bianca, a primavera l'anima sento stanca. Portami un fiore dalla mia terra amata, dove il mio cuore un dì ritornerà con i dolci suoi fior. Torna la primavera, mondo profuma la sera, mentre si inebria il cuore, e nell'azzurrità, sotto il sole di maggio, su nel cielo portando un messaggio, la palombella va. O messaggero palombella bianca, a primavera l'anima sento stanca. Portami un fiore dalla mia terra amata, dove il mio cuore un dì ritornerà. Profuma la sera mentre si inebria il cuore. Su nel cielo portando un messaggio, la palombella va. Seitdem wird die Auseinandersetzung um die Definitionshoheit über den Begriff Hacker geführt. Das Jargon-File gibt die folgenden Umschreibungen. Hacker, ursprünglich jemand, der Möbel mit einer Axt herstellt. Erstens jemand, der Spaß daran hat, die Einzelheiten programmierbarer Systeme zu erforschen und bis an die Grenzen ihrer Fähigkeiten zu gehen. Zweitens jemand, der begeistert oder sogar obsessiv programmiert. Drittens jemand, der in der Lage ist, einen guten Hack zu erkennen. Viertens jemand, der besonders schnell programmieren kann. Fünftens ein Experte für ein bestimmtes Programm oder jemand, der häufig damit arbeitet. Sechstens ein Experte oder Enthusiast jeder Art, zum Beispiel ein Astronomie-Hacker. Siebtens jemand, der die intellektuelle Herausforderung liebt, auf kreative Weise Hindernisse zu überwinden oder zu umgehen. Achtens abwertend, böswilliger Fummler, der versucht, geheime Informationen zu entdecken, indem er herumstochert. In diesem Sinne Passworthacker, Netzwerkhacker. Die korrekte Bezeichnung für diese Bedeutung ist Cracker. Über diese Cracker haben die Autoren des Jargon-Files, der prominenteste ist derzeit Eric Raymond, der Vertreter des rechten neoliberalen Flügels der Bewegung für freie, quelloffene Software, dagegen nur Mokantes zu bemerken. Cracker, jemand, der die Sicherheit eines Systems durchbricht, geprägt um 1985 von Hackern, die sich gegen den journalistischen Missbrauch des Begriffs Hacker zur Wehr setzten. Man wird bei jedem echten Hacker davon ausgehen können, dass er Erfahrung mit spielerischem Cracking gesammelt hat und die grundlegenden Techniken beherrscht. Doch von jedem, der aus dem Larvenstadium herausgewachsen ist, wird erwartet, dass er diesem Bedürfnis widersteht, es sei denn, er muss in einer bestimmten Situation aus gutwilligen, praktischen Gründen cracken, zum Beispiel, wenn es notwendig ist, irgendwelche Sicherheitsmaßnahmen zu umgehen, um arbeiten zu können. Die Grenze zwischen der in Punkt 7 als zulässig definierten intellektuellen Herausforderung, auf kreative Weise Hindernisse zu überwinden oder zu umgehen, und dem in Punkt 8 abgelehnten Fummeln und Schnüffeln ist natürlich historisch völlig variabel und letztlich bloß künstlich und willkürlich. Na, das muss ich euch doch sagen. Bisher hat die ganze Geschichte mir nicht gar so gut gefallen. Aber jetzt, nach diesem Schwatz mit euch, bin ich dabei. Hier, meine Hand. Und ein braver Junge bist du. Ein tüchtiger Junge. Und ein prächtigeres Level 5 Raid von einem Hacker haben meine Augen noch nicht geschaut. Na, und wie ist die Lage? Mit Dick stimmt's. Jö, das hab ich gleich gewusst, dass mit Dick stimmen wird. Er ist ja kein Dummkopf, unser Dick. Aber, hör mal, eins möchte ich doch wissen, Brauspies. Wie lange sollen wir noch trödeln wie ein verdammter 68K-PC? Dieser Direktor Smollett wächst mir schon zum Halse raus. Er hat mich lang genug geschuhriegelt. Jetzt will ich mal im Chefsessel sitzen zum Donner. Jetzt will ich ihre Leckerbissen fressen und ihren Wein saufen und sonst noch was. It's our time to go now. All away our anchor. All away our anchor. It's our sailing time. Get some sail upon her. All away your halyards. All away your halyards. It's our sailing time. Get her on her course now. All away your foresheets. All away your foresheets. It's our sailing time. Waves are rolling under. All away down channel. All away down channel. Days are over. All away for heaven. All away for heaven. Won't be by my side. It's our time to go now. All away your anchor. All away your anchor. Die Geister schieden sich in den 80er Jahren vornehmlich an der Frage, ob bereits das Eindringen in fremde Computersysteme gegen die Hackerethik verstoße oder ob erst das bösartige Manipulieren unzulässig sei. Das Jargon-File zitiert eine mögliche Definition von Hackerethik. Die Überzeugung, dass das Knacken von Systemen aus Spaß und Neugier ethisch okay ist, solange der Cracker nicht Diebstahl, Vandalismus oder Vertraulichkeitsbruch begeht. Beeilt sich aber hinzuzufügen, dass nicht alle Hacker dieses Verständnis teilen. Wie man mit dem Thema auch anders umgehen kann, lässt sich beispielhaft nachvollziehen an der Geschichte des deutschen Hackervereins Chaos Computer Club. Gegründet anfangs der 80er Jahre standen seine Mitglieder der ersten Generation wegen der lächerlich restriktiven Fernmeldegesetze der Bundesrepublik ungewollt stets mit einem Bein im Gefängnis. Eine der ersten Aktionen des Clubs war das Verbreiten eines Bausatzes für ein Modem. Die frühen Ausgaben der CCC-Zeitschrift Datenschleuder strotzen auf jeder Seite von nonchalanten, aber gerissenen Anspielungen auf die empfohlene Missachtung dieser Gesetze. Die Computerfans, die das illegale Modem besaßen, wollten schließlich auch etwas damit anfangen. Und in Ermangelung interessanter öffentlicher Angebote stromerten sie eben in nicht öffentlichen herum. Bei ihren Datenreisen stießen Leute aus dem CCC-Umfeld allerdings auf Material, das Begehrlichkeiten bei konkurrierenden Firmen, Geheimdiensten und Medien weckte und die der Informationsfreiheit verpflichteten Hacker, die stets für die Herstellung von Öffentlichkeit plädiert hatten, fanden sich plötzlich auch inmitten privater Daten wieder, die sie eigentlich eher gerne geschützt gesehen hätten. Dies führte den CCC schließlich zu einer Anpassung der Lewischen Regeln. Sie fügten den Regeln zwei weitere hinzu, die sich aus den Erfahrungen in den Datennetzen ableiteten. Mülle nicht in den Daten anderer Leute und öffentliche Daten nützen, private Daten schützen. Mit dem Verständnis des Jargon-File ist diese Position des CCC offensichtlich vollkommen unvereinbar. Tatsächlich wird dort der Club als Bande von Alienated Drug-Addled Crackers beschimpft. Israel, dein Kopf taucht nicht viel und hat nie viel getaucht. Aber du bist wohl imstande zuzuhören, meine ich. Deine Ohren wenigstens sind lang genug dazu. Nun und jetzt hör, was ich dir sage. Du wirst in deiner Koje schlafen. Du wirst hart arbeiten und sanfte Manieren haben. Und du wirst nüchtern bleiben, bis ich das Zeichen gebe. Na ja, ich sag doch nicht nein, was? Ich frag nur, wann? Und sonst will ich gar nichts wissen. Wann? Beim Teufel. Na, wenn du es denn wissen willst, so werde ich dir sagen, wann. so spät wie nur möglich. Da hast du dein Wann. Wir haben einen erstklassigen Entwickler an Direktor Smollett und der macht den prächtigen Job für uns. Und da sind der Squire und der Doktor und sie haben den Quellcode. Und ich habe keine Ahnung, wo er ist. Verstehst du? Nicht mehr Ahnung als du. Verstehst du? Na und ich meine, der Squire und der Doktor sollen das Ding knacken und uns helfen, es auf die Monitore zu kriegen zum Donner. Und dann werden wir mal weitersehen. Wenn ich eure aller nur sicher wäre, ihr verdammten Halunken, dann sollte uns Direktor Smollett noch den halben Vertrieb abwickeln, bevor ich zuschlage. Ach was, wir sind doch hier an Bord lauter Quäcker, sollte ich meinen. Wir sind alle miteinander tippsen, meinst du? Wir können eine Sequenz eingeben, aber wer gibt sie an? Dazu taucht ihr Herren alle nicht, vom ersten bis zum letzten. Wenn es nach mir geht, so muss Direktor Smollett uns den Kram zumindest kompilieren. Dann gibt's keine Bugs und man müsste nicht bloß eine halbe Diskette am Tag abspeichern. Es war wie ein Donner, wenn sie lachten und tranken in voller Gier. Man schrie mit lauter Stimme: Wo sind wir? Trinken wir, denn sie waren alle Ballfänger. Oh, oh, oh, denn sie waren alle Ballfänger. Und einer, der war nie bei ihm. Er war Einzelgänger, man sah ihn kaum im Lokal. Er war besser als die anderen Ballfänger. Kriegten Angst, hörten sie klapp, klapp, denn er war der berühmte Captain Ahab. Kriegten Angst, hörten sie klapp, klapp, denn er war der berühmte Captain Ahab. Denn sie waren alle Ballfänger. Oh, oh, oh, oh, denn sie waren alle Ballfänger. Doch sie heuerten auf seinem Schiff, denn er bezahlte ihnen mehr. In seinen Befehlen gehorchten sie und richten ihre Blicke aufs Meer. Denn einer schrie, war im Weg, so hörte er nicht hin. Sie wussten nicht, was er wollte, es ergab keinen Sinn. Sie waren alle Ballfänger. Oh, oh, oh, oh, denn sie waren alle Ballfänger. Sie waren schon 8 Wochen auf See, da tauchte er plötzlich auf. Sein Bauch so groß und weiß wie Schnee, die Männer zuckten auf. Du Ahab schrie, versucht er war, endlich hab ich bin. Schmiss die Harpune in den Ball mit zornigem Gesicht. Denn sie waren alle Ballfänger. Oh, oh, oh, denn sie waren alle Ballfänger. Doch Ahab stand mit seinem Bein mitten im Seilknäuel und knallte aus seinem Boot mit finsteren Geheulen. Wenn ihr mal durchs Meer kommt, vielleicht sieht ihr ihn. Einen großen weißen Ball namens Moby Dick und Captain Abrington. Ja, dann habt ihr Glück, denn sie waren alle Ballfänger. Oh, oh, oh, oh, denn sie waren alle Ballfänger. Oh, oh, oh, denn sie waren alle Ballfänger. Oh, oh, oh, oh, denn sie waren alle Ballfänger. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, Ballfänger. Oh, oh, oh, oh, Ballfänger. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Es ist klar, dass die Binnenwahrnehmung und Selbstdefinition unterschiedlicher Hackergruppen der Abgrenzung untereinander und nach außen dient. Die wahren Hacker sind das normative Ideal des Jargonfile, ihrem Selbstverständnis nach unorthodoxe, genialische Programmierer, die dem Ideal der Informationsfreiheit verpflichtet sind, staatliche Autoritäten, gewisse Großunternehmen wie IBM oder Microsoft und einige kulturelle Konventionen ablehnen. Zurzeit dürfte diese Variante hauptsächlich in den Linux-, Open-Source-, Free-Software-Communities anzutreffen sein. Obwohl sie tendenziell Regeln missachten, propagieren sie keine illegalen Aktionen. Das charakteristische Selbstverständnis von aufklärerischen Hackern wie dem CCC ist es dagegen, die Informationsgesellschaft über sich selbst und die Geister, die sie ruft, aufzuklären. Seit 1983 pflegt er die Strategie, Sicherheitslücken etwa bei Banken und Telefongesellschaften zu ermitteln und sie dann öffentlichkeitswirksam zu präsentieren. In Deutschland hat der CCC das Image eines Daten-Robin Hood, dessen Informationen erstens seriös sind und zweitens nicht zum eigenen Vorteil verwendet, sondern an die Öffentlichkeit gegeben werden. Die stärkere politische Erdung dieser Gruppe zeigt sich auch in der Verwendung sozialer Hacktechniken wie Adbusting oder Medienhacking. Auch die Hacker der zweiten Generation distanzieren sich heute von den sogenannten Script-Kiddies der VAS- und Virenszene. Die abschätzigen Bemerkungen aus der Hackerszene über jene Bad Boys sprechen das schlimmste Verdikt aus, das einem Hacker widerfahren kann. Dass er in Wirklichkeit nicht programmieren kann, sondern nur mit vorgefertigten Werkzeugen unkundig herumhantiert. Der Teil der Hackerszene, gegen den sich solche Beleidigungen richten, fühlt sich mit seinem Bad Boy-Image indes gar nicht so unwohl und integriert es in die eigene Selbstdarstellung. Zu den popkulturellen Vorbildern, die sich in den Pseudonymen und Gruppennamen widerspiegeln, gehören Punk, Heavy Metal, Grunge und Hip-Hop. Eine besondere Untergruppe stellen schließlich die Polit-Hacker dar, die ihr verbotenes technisches Wissen in den Dienst politischer Aktionen stellen. Diese Gruppe hat eine lange Tradition. Ihre bekannteste Vertreterin war in den 60er Jahren in den USA die Youth International Party, die sogenannten Yippies, eine recht aufsehenerregende Spaßguerilla mit Wurzeln in der Beat Generation. In ihrem Newsletter gaben sie praktische Tipps zum kostenlosen Telefonieren mit Hilfe der sogenannten Blue Boxen, was sie als Protest gegen den Vietnamkrieg propagierten. In den letzten Jahren wurden technische Sabotageaktionen wie Denial-of-Service-Attacken, das Fluten von Servern mit Tausenden von Anfragen oder das Manipulieren von Websites, sogenanntes Defacing, vor allem zunehmend in politischen Kampagnen integriert. Beispiele sind Internetangriffe gegen die mexikanische Regierung aus Anlass der Chiapas-Aufstände oder Aktionen von Globalisierungsgegnern im Umfeld von Treffen der WTO oder des World Economic Forum in Davos. We'll haul away for Rosie. Way haul away. We'll haul away for Rosie, oh. Way haul away. We'll haul away for Rosie. Way haul away. We'll haul away for Rosie, oh. King Louis was the king of France before the revolution. Way haul away. We'll haul away for Rosie, oh. But then he got his head cut off, he spoiled his constitution. Way haul away. We'll haul away for Rosie, oh. Way haul away. We'll haul away for Rosie. Aber Leute, wie ihr es seid, kenne ich schon lange. Ich werde mit ihnen Schluss machen, sobald der ganze Kram im Zwischenspeicher ist. Obwohl es mir leid tut. Aber ihr werdet euch in eurer Haut ja nicht wohlfühlen, bevor ihr nicht besoffen seid. Ich könnte in die Luft gehen. Ich hab's schon reichlich über, mit solchen Kerlen zu arbeiten, wie ihr es seid. Na, na, nur gemütlich, langer John. Wer will dir denn was hin wie ich legen? Was denkt ihr? Wie viele schöne Volumes habe ich abrauchen sehen? Wie viele stramme Jungen im Knast Tüten kleben? Und immer nur, weil alles rasch, rasch, rasch gehen musste. Hört ihr mich? Ich habe schon das oder jenes erlebt. Das habe ich. Wenn ihr euch nur ordentlich einloggen und die Daten streamen wolltet, dann könntet ihr in Karossen rollen, so viel ihr wollt. Aber nein, ihr nicht. Ich kenne euch. Morgen hättet ihr alle das Maul voll Bier und dann würdet ihr euch verknacken lassen. Aus jeder Hacker-Generation wird ein Mädchen auserwählt. Eine Jägerin, die sich allein dem Kampf gegen FBI und Microsoft, gegen die Mächte der Finsternis, stellen muss. Starke Frauen. MS Vampirjäger. Ich glaube, wir haben die DNS-Adressierung verloren. Was hat dieses zu bedeuten? Das bedeutet, dass wir nicht wissen, wo wir sind. Ich werde nicht die Schuld dafür auf mich nehmen. Das behauptet doch auch keiner. Aber du hast schließlich gesagt, du kennst den Zugang. Aber woher denn eigentlich? Aus Büchern und Aufzeichnungen. Waren das die, mit denen ich den Ofen angefeuert habe? Was hast du getan? Was hast du getan? Das war doch nur ein Scherz. Und was soll ich sagen? Was hast du dir gedacht? Nun sei doch nicht so humorlos. Wollen wir übrigens nicht endlich mal unter Deck gehen? Das ist so kalt und nass hier draußen. Und laut. Und wie geht's jetzt weiter? Das wäre die Preisfrage. Wir brauchen Antworten, Giles. Ja, Mr. Giles. Was sagt denn das Handbuch? Darüber steht hier leider nichts drin. Nur vage Hinweise. Da müssen wir eben richtig schweres Geschütz auffahren. Das DOS-Konsolenfenster. Es wird doch nicht explodieren, oder? Ach, Unsinn. DOS-Konsolenfenster explodieren nicht. Bitte schalten Sie auch das nächste Mal wieder ein, wenn Sie Willow sagen hören. Leute, ihr habt euch doch wohl nicht etwa mit Drogen zugedröhnt, oder? Yo ho, yo ho, a pirate's life for me. We pillage, we plunder, we rifle and loot. Drink up, me hearties, yo ho. We kidnap and ravage and don't give a hoot. Drink up, me hearties, yo ho. Yo ho, yo ho, a pirate's life for me. We extort, we pilfer, we filch and sack. Drink up, me hearties, yo ho. Maraud and embezzle and even hijack. Drink up, me hearties, yo ho. Yo ho, yo ho, a pirate's life for me. We kindle and char, inflame and ignite. Drink up, me hearties, yo ho. We burn up the city, we're really a fright. Drink up, me hearties, yo ho. We're rascals, scoundrels, villains and knaves. Drink up, me hearties, yo ho. We're devils and black sheep, really bad eggs. Drink up, me hearties, yo ho. Yo ho, yo ho, a pirate's life for me. We're beggars and blighters and ne'er-do-well cats. Drink up, me hearties, yo ho. Ja, ja, John. Jedermann weiß, dass du allzeit an Pfaff gewesen bist. Aber es gibt noch andere und sie können ebenso gut hacken und cracken wie du. Und sie haben nichts gegen ein bisschen Spaß gehabt. Sie sind nicht so von oben herab gewesen und so ausgetrocknet, keine Spur. Sondern sie haben ein lustiges Leben geführt, wie es unter guten Kameraden sein soll. Na, und wo sind sie jetzt? Phew, das war einer von dieser Sorte. Und er ist als PC-Verkäufer beim Mediamarkt gestorben. Flint war so einer. Und er ist in Savannah am Bier zugrunde gegangen. Ja, ja, das waren lustige Leute, das waren sie. Nur, wo sind sie jetzt? Der Versuch der wahren Hacker, sich gegenüber ihren schlechter beleumundeten Verwandten abzugrenzen, muss notwendig auf künstliche und willkürlich bestimmte Kriterien zurückgreifen. Es gibt keine positive Definition des Begriffs Hacker, die illegale, verbotene, sogar illegitime Tätigkeiten nicht wenigstens implizit auch mit einschließen würde. Denn keine wie auch immer geartete Definition des Begriffs, die überhaupt zur Unterscheidung taugt, kommt aus, ohne dass auf das Brechen von Regeln rekurriert wird, auf Wissen, das entweder nicht dem Mainstream gehört oder entwendet wurde, auf den Umgang mit Technik in einer Weise, die nicht beabsichtigt war. Lässt man den expliziten Anti-Cracker-Paragraphen aus der Definition des Jargon-File weg, so findet sich nichts in ihr, was verbieten würde, Cracker als Hacker zu bezeichnen. Im Gegenteil. Paragraph 7, Umgehen von Hindernissen, lädt geradezu dazu ein, sie als Teil der Gemeinde zu verstehen. Klar ist auch, dass des einen Kavaliers Delikt des anderen Straftat ist. Aber diejenigen, gegen die sich die Tat richtet, haben zu ihrer Zeit natürlich ebenso über delinquente Jugendliche geschimpft, wie die wahren Hacker es heute tun. Denn wer sich mühsam vom Außenseiter in die Mitte der Gesellschaft vorgearbeitet hat, mag nicht von späteren Generationen daran erinnert werden, dass er nun seine Rebellenposition aufgegeben hat. Auch, dass ihm die heutigen Codes der Jugendkultur, ihre Musik, ihre Mode, ihre Sprache nichts mehr sagen, mag schwer zuzugeben sein. Auch der gesellschaftliche Kontext hat sich während 40 Jahren Hackergeschichte gewandelt. Computer sind heute, nicht zuletzt dank der Hacker, keine Veranstaltung in der abgeschirmten heilen Welt weißer Elite-Universitäten mehr. Damit haben sich auch die Zwecke, zu denen sie eingesetzt werden können, vervielfältigt. Und nicht zuletzt hat die massive Kriminalisierung der Hackerszene, die insbesondere in den USA seit Anfang der 90er Jahre stattgefunden hat, einen Distanzierungsdruck erzeugt, dem sich viele nicht entziehen konnten. Ja, aber wenn wir sie bei der Gurgel nehmen, was fangen wir mit ihnen an? Du bist der rechte Mann für mich. Das heiße ich vernünftig reden. Na, was würdet ihr meinen? Die Netzwerktreiber deaktivieren? Das hätten Drink or Die getan. Oder ihnen den Strom abdrehen? Das wäre eher nach dem Sinn von Flint oder Billy Bones gewesen. Dafür war Billy der rechte Mann. Tote beißen nicht mehr, hat er gesagt. No, und jetzt ist er selber tot. Jetzt weiß er ja, wie es drüben zugeht. Und wenn je ein harter Mann seinen letzten Headcrash gefahren hat, so war es Billy. Da hast du recht. Hart und immer bereit. Aber das merkt euch. Ich bin ein umgänglicher Mensch. Ich bin ein Gentleman, wie ihr das nennt. Nur diesmal wird's ernst. Pflicht ist Pflicht, Kumpels. Ich stimme für tot. Wenn ich mal im Aufsichtsrat sitze und in meinem Z8 fahre, dann soll mir keiner von diesen Rechtsgelehrten unverhofft gegen die Konsole pissen, wie der Teufel ins Gebet. Abwarten, das ist's, was ich sage. Ist aber erstmal die Zeit gekommen. Dann fort mit ihm. Ein Bild von mir, auf dem geschrieben steht, bleib mir immer treu, bleib mir immer treu. Durch dieses Bild bin ich bei dir, wohin die Fahrt auch immer geht, denn ich bin dir treu, bin dir immer treu. Ich weiß genau, dein Schiff läuft manchen Hafen an. Was dort geschieht, ist das, was ich nicht wissen kann. In deiner Kugel sagt mein Bild zu dir, was nicht geschrieben steht. Du bist all mein Glück. Zu mir zurück. So, das war denn mal wieder eine Folge 17 Grad Internet und Politik. Musikalisch unterstützt haben uns diesmal der Soundtrack von Die Schatzinsel, einer deutsch-französischen Co-Produktion aus den 70er Jahren, die Hauducken mit dem Herz von St. Pauli, die Pokes mit Navigator, die Company Sängers mit Hallway Your Anchor, Natalino Otto mit La Paloma, die Art of Tin Toys mit ihrem Wallfänger, Walt Disneys Peter Pan Soundtrack und Lieselotte Malkowski mit In deiner Koje hängt ein Bild von mir. Tschüss, mach das gut, ne? Denke nur an das Lied, das mein Herz nur für dich erdacht, in einer Sternennacht. In deiner Koje hängt ein Bild von mir, auf dem geschrieben steht, bleib mir immer treu, bleib mir immer treu. Durch dieses Bild bin ich bei dir, wohin die Fahrt auch immer geht, denn ich bin dir treu, bin dir immer treu. Sagt mein Bild zu dir, was nicht geschrieben steht. Du bist all mein Glück. Komm zu mir zurück. Musik. Das war 17 Grad, Internet und Politik. Wir senden in Hamburg beim Freien Senderkombinat auf UKW-Frequenz 93,0 jeden ersten Mittwoch im Monat von 22 bis 23 Uhr und als Wiederholung jeden vierten Mittwoch von 14 bis 15 Uhr. Und wir senden in Marburg bei Radio Unerhört auf der UKW-Frequenz 90,1 jeden vierten Freitag im Monat von 12 bis 13 Uhr. Enttäuscht, genervt, nicht zufriedengestellt? E-Mail mit Wünschen, Anregungen oder Kritik an webmaster@17grad.net. Auf Wiederhören!